الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles so gebet Allah dem Herrn der Welten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Er hat die Botschaft vollbracht. Ich bezeuge, dass er die Botschaft vollbracht hat, dass er uns auf einem glasklaren Weg zurückgelassen hat. Der Weg ist so klar und deutlich, dass nur jemand, der abgeirrt ist, von diesem Weg abkommen wird. Meine lieben Geschwister, heute möchten wir uns mit einer wichtigen Aqida-Angelegenheit befassen. Sie ist eigentlich deutlich in unseren Herzen verankert, aber in der Realität manchmal braucht sie einen, muss sie angestupst werden, damit wir inshallah ta'ala diese Aqida auch in der Realität umsetzen. Wir glauben fest daran, dass unser Herr subhanahu wa ta'ala der Rabb dieses Universums ist und dass es nichts in diesem Universum gibt, ohne dass sein Befehl auch darauf einwirkt. Und wir glauben fest daran, dass unser Herr subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der dieses Universum leitet und dass es zu unserem Tawhid gehört, an diese Einzigartigkeit Allahs hinsichtlich seiner Taten zu glauben. Und zu diesen Angelegenheiten oder zu dieser Kontrolle Allahs und zu dieser Führung Allahs subhanahu wa ta'ala in diesem Universum gehört zweifellos alles, sowohl das Gute auf dieser Welt als auch das Schlechte auf dieser Welt. Und bis zum heutigen Zeitpunkt gibt es immer wieder Menschen, auf die die folgende Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam zutrifft, indem er sagt, dass Allah azza wa jall folgendes gesagt hat: Am heutigen Morgen sind manche meiner Diener gläubig geworden und andere wiederum sind ungläubig geworden. Was denjenigen angeht, der gesagt hat, es hat geregnet aufgrund der Barmherzigkeit Allahs und seiner Gunsterweisung, so ist er mir gegenüber gläubig, dem Planeten gegenüber ungläubig. Wer aber gesagt hat, dass es geregnet hat aufgrund der Sternkonstellation so und so oder aufgrund des Sturmes so und so oder aufgrund des Planeten so und so, der ist mir gegenüber ungläubig und dem Planeten gegenüber gläubig. Das Gleiche sehen wir in der heutigen Zeit, egal was geschieht, egal ob es eine Naturkatastrophe ist wie ein Erdbeben oder eine Seuche ist oder eine Epidemie ist, die sich verbreitet, was auch immer geschieht, oder ob es ein ganzer Krieg ist, Gott bewahre, was passiert auf der Welt. Immer wird auf die verschiedenen Teilaspekte geschaut, auf die verschiedenen materiellen Ursachen geschaut. Aber man vergisst, liebe Geschwister, man vergisst, was wirklich dahinter steckt und welche Weisheiten dahinter stecken und wer das Ganze befohlen hat, subhanahu wa ta'ala. Und diejenigen Menschen, die das religiös betrachten, werden oft als naiv bezeichnet. Das heißt, als Leute, die, sage ich mal salopp ausgedrückt, nicht so ihren Verstand richtig benutzen können und die nicht wirklich verstehen, was geschehen ist. Wie antworten wir dann aber auf solche Ayat, in denen Allah Azza wa Jal gesagt hat, in der 79. Ayat Surat An-Nisa, sinngemäß, was auch immer dich an Schlechtem trifft, so ist es von dir selbst. Was ist das Schlechte, was den Menschen treffen kann? Es ist der Hunger, es sind die Krankheiten, es ist die Dürre, das sind die hohen Preise, das ist das Ertrinken, das sind Blitze, das ist der Donner, das sind die Erdbeben, egal was es ist. All das, was den gläubigen Menschen Sorge bereitet, was ihn trifft und Kummer bereitet, das verstehen wir darunter, verstehen wir Katastrophen und verstehen wir darunter Dinge, die ihm schaden und die ihn verletzen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Quran al-Karim, Surat al-Rum, der 41. Ayah, klar und deutlich: Unheil ist auf dem Festland und im Meer erschienen, aufgrund dessen, was die Hände der Menschen erworben haben, damit er sie einiges von dem kosten lässt, was sie getan haben. Damit er sie ihnen einiges was kosten lässt von dem, was sie getan haben. Meine lieben Geschwister, der Ursprung allen Unheils sind die Sünden. Der Ursprung allen Unheils ist die Ungehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Und das zeigt sich in der Realität sehr viel verschiedenartig und vielfältig, wie zum Beispiel darin, dass die Früchte weniger sind, weniger gesegnet sind, dass es Epidemien gibt, die ausbrechen, dass es Umweltverschmutzungen gibt, an denen die Menschen sterben oder erkranken, all dies. Es gibt zwei Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe von Menschen sind diejenigen, die das Ganze materialistisch betrachten. Und die sagen, die Krankheit so und so hat sich verteilt, weil der Virus so und so oder die Bakterie so und so verbreitet worden ist. Aus welchem Grund auch immer. Die zweite Gruppe ist diejenige, die das religiös betrachtet und sagt, das hat sich verbreitet aufgrund der Sünden der Menschen. Zusammengefasst, ausgedrückt. Und diese beiden verschiedenen Sichtweisen in Einklang zu bringen, ist, denke ich, ein leichtes Spiel. Denn derjenige, der das Ganze materialistisch betrachtet, betrachtet die Ursachen aus einem bestimmten Blickwinkel oder nur einen Ausschnitt der Ursachen. Er betrachtet nur einen Ausschnitt einer Folge von verschiedenen Ursachen. Und derjenige, der das Ganze religiös betrachtet, der betrachtet das Ganze, liebe Geschwister, eben aus der Hinsicht, wer derjenige ist, der das Ganze bestimmt hat und aus welchem Grund er das für den Menschen bestimmt hat. Und diese beiden verschiedenen Sichtweisen lassen sich für einen Muslim, Gott sei Dank, sehr einfach miteinander vereinbaren. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim, sinngemäß in Surat al-Ankabut, Ayah 40, einen jeden ergriffen wir für seine Sünde. So sandten wir gegen einige von ihnen einen Sturm von Steinchen. Das waren die Leute des Elefanten. Andere ergriff der Schrei. Das war in Bezug auf die drei Gesandten, die von Jesus a.s. nach Antakia geschickt worden sind. Andere ließen wir die Erde versinken, wie Karun. Und andere ließen wir ertrinken, wie die Anhängerschaft von Pharao und dem Volk von Noah. Und die Leute haben nicht, also das Ergebnis des Ganzen ist nicht sehr wichtig und nicht sehr interessant zu wissen, warum hat die Erde Karun in sich versunken und warum ist sie genau an der Stelle auseinandergegangen oder warum hat es geregnet und warum haben die Wasserquellen hervorgesprudelt und haben das Volk von Noah ertrunken. Das ist nicht interessant. Interessant ist vielmehr der Ursprung des Ganzen. Und der Ursprung des Ganzen war die Ungehorsamkeit der entsprechenden Propheten gegenüber. Und so sagte Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß im Koran al-Karim in Surah Al-Anfal, Ayah 25, seht euch vor einem Unheil, das nicht nur diejenigen Menschen treffen wird, die Unrecht getan haben. Seht euch vor einem Unheil, das nicht nur diejenigen Menschen von euch treffen wird, die Unheil getan haben. Und das weist darauf hin, dass die Menschen, wenn es zu viel Unheil gibt, dann trifft dieses Unheil auch diejenigen Menschen, die kein Unheil begehen. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi, und das sehen wir heute ganz klar, wenn wir schauen, was im Jemen passiert, dass es nicht die Houthiyin, die dort die Macht immer wieder nach und nach übernehmen, ist nicht aufgrund ihrer starken Aqida, die sie haben, sondern aufgrund der Schwäche der Aqida der Ahlus Sunnah wal Jama'ah, weil sie sich weit entfernt haben von ihren beiden Offenbarungsquellen, Al-Quran und die Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das Gleiche ist in Palästina passiert und das Gleiche ist in Syrien seit Jahren passiert. Und so sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn das Unheil auf Erden deutlich sichtbar wird, Zahara sagt er, wenn es deutlich sichtbar wird, dann sendet Allah subhanahu wa ta'ala auch die Erdbewohner seine Strafe herab. Und diese Strafe, die Allah subhanahu wa ta'ala herabsendet, ist vielfältig. Das ist nicht unbedingt ein Feuer, das ist nicht unbedingt ein Erdbeben. Nein, das ist zum Beispiel ein Krieg oder was auch immer. Und so sagte Aisha radiallahu ta'ala anha zu diesem Hadith, sie fragte ihren Ehemann sallallahu alaihi wasallam, Allah sendet seine Strafe herab, obwohl es unter den Menschen Leute gibt, die Allah Azza wa Jal gegenüber gehorsam sind, Gläubige, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, na'am. Er sagte, jawohl, und hiernach werden sie in die Barmherzigkeit Allahs eingehen. Das heißt, wenn sie gestorben sind, werden sie ins Paradies Allahs Azza wa Jal eingehen. Aber in diesem Leben gibt es andere Regeln und andere Bestimmungen und so kann das Übel auch den gläubigen Menschen, den rechtschaffenen Menschen treffen. Meine lieben Geschwister, das, was die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala zurückhält, ist das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten. Und leider sehen wir immer wieder, wie die Freveler, Gott bewahre uns vor ihnen, immer schlecht über den Islam und die Religion des Islams reden. Egal, ob das ist, indem sie darüber schreiben oder darüber reden oder öffentlich ihre Sünden begehen oder sich lustig machen über die Religion Allah subhanahu wa ta'ala und die islamische Gesetzgebung oder über die Gelehrten der Religion oder über die Rechtsprechung im Islam. All dies. Und wenn man den Menschen Angst macht mit solchen Strafen Allahs, wenn man den Menschen Angst macht mit den Androhungen Allahs azza wa jall, sagen sie, wollt ihr etwa den Menschen Angst machen? Wir sagen, lies, was Allah sagt im Koran al-Karim. Allah sagt in Surah Nummer 17, Vers 59, und wir senden mit den Ayat nur Angst herab. Und wir senden mit den Ayat nur Angst herab. Liebe Geschwister, manche Leute wollen, dass wir glücklich sind und keine Angst haben und die Augen verschließen vor Sünden und die Augen verschließen vor dem Unheil, bevor es uns heimsucht. Möge uns Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte klar und deutlich, wenn Zina und die Zinsen in einer Stadt offensichtlich betrieben werden, dann haben sie sich der Strafe Allahs azza wa jall freiwillig ausgesetzt. Wenn Az-Zina, der außereheliche Geschäftsverkehr und Ar-Riba, die Zinsen, offensichtlich geworden sind in einer Stadt, dann haben sie sich der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala freiwillig ausgesetzt. Dieser Hadith ist in Al-Mustadrak von Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala überliefert worden. Und das Einzige, was wohl die Strafe Allah azza wa jall nach seiner Barmherzigkeit zurückhält, ist eben, dass er gesagt hat, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, in Surat al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala wollte sie nicht bestrafen, während sie noch um Verzeihung bitten. Und so bitten wir unseren Herrn subhanahu wa ta'ala bei Nacht und bei Tag in unseren Gebeten fünfmal täglich immer wieder um Verzeihung. Meine lieben Brüder, auch sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einen Hadith, der von manchen Gelehrten rahimahumullah ta'ala als Hasan eingestuft worden ist. Er sagte, so manch einem wird die Versorgung aufgrund einer erworbenen Sünde verwehrt. So manch einem wird die Versorgung aufgrund einer erworbenen Sünde verwehrt. Sie wollen, dass wir diese Angelegenheiten der Natur zuschreiben. Und dass wir das dem natürlichen Verlauf der Menschheitsgeschichte zuschreiben. Und sie wollen keine Katastrophen und keine üblen Dinge, die geschehen, mit den Texten aus dem Koran und den Texten der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Verbindung bringen. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, meine Gemeinde ist eine Gemeinde, derer sich Allah erbarmt. Meine Gemeinde ist eine Gemeinde, derer sich Allah erbarmt. Sie wird im Jenseits keine Strafe bekommen. Und ihre Strafe in Ad-Dunya ist das Unheil, die Erdbeben und die Ermordung. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, meine Umma wird im Jenseits keine Strafe erhalten. Gemeint ist keine Strafe, die denjenigen zuteil werden wird, die die Botschaft der Propheten abgelehnt haben. Aber die Strafe in diesem Leben ist das Unheil, wie zum Beispiel die Erdbeben und der Mord. Meine lieben Geschwister, Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala sagte dazu abschließend, was die Menschen auch immer an guten Taten oder an guten Dingen erworben haben und trifft, so ist es aus der Gunst Allahs. Und daraus schlussfolgert sich zwangsläufig die Dankbarkeit Allah gegenüber. Und was auch immer den Menschen an schlechten Dingen trifft, so ist es aufgrund ihrer Sünden. Und daraus ergibt sich und schlussfolgert sich zwangsläufig, dass man sich an seine Sünden erinnern sollte. Und das sollte dazu führen, dass man sich Allah reuevoll zuwendet und ihn um Verzeihung bittet. Allah sagte subhanahu wa ta'ala abschließend, die Menschen suchen immer das, was wir gemeint haben mit der materialistischen Sichtweise von bestimmten Dingen wie Naturkatastrophen, weil man fragt sie, was ist der Grund für ein Erdbeben? Und sie antworten zum Beispiel, das ist aufgrund der Gase, die sich verdichtet haben. Man sagt, ja, auf was hat die Gase zum Verdichten gebracht? Sie sagen, es ist die tektonische Plattenbewegung. Wenn man sie fragt, was hat die tektonische Plattenbewegung verursacht? So sagen sie, es ist die Erdanziehungskraft. Und die Erdanziehungskraft wird dann ist es nachher die Meere, die sie angetrieben haben. Dann sind es die Winde, dann ist es und so weiter und so fort. Man sucht immer wieder nach einer Ursache, die letzte Ursache verursacht hat, bis man seinen Herrn subhanahu wa ta'ala vergisst oder wiederum findet. Der eine findet ihn, der andere findet ihn nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer zu unserem Herrn uns zuwenden lassen. Allah sagt das subhanahu wa ta'ala im Koran, Surat al-Nahl, Ayah 40, sinngemäß, wenn wir etwas wollen, wenn wir eine Sache wollen, dann sagen wir zu ihr nur, sei, und dann ist sie. Und das bedeutet nicht, dass es nicht Millionen von Ursachen gibt, die dazwischen stehen können, bevor etwas geschieht. Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu dir, sei, und da warst du. Aber wie lange hat das gedauert? Allahu a'lam, wie lange es gedauert hat. Es hat ein langer Prozess, der passiert ist zwischen der Erschaffung Adams bis zu deiner heutigen Erschaffung. Aber Allah Azza wa Jal kürzt das ab und sagt dir, ich bin derjenige, der den Befehl erlassen hat, und schaut euch seine Gewaltigkeit an, subhanahu wa ta'ala, wie er etwas plant und das Ergebnis seiner Planung manchmal auf Millionen oder aber Milliarden von Ursachen zurückzuführen sind. Und das Produkt ist dann eine Schöpfung Allahs, subhanahu wa ta'ala. Möge Allah Azza wa Jal mir und euch unsere Sünden verzeihen, und dass wir unsere Herzen immer in Richtung unseres Herrn subhanahu wa ta'ala wenden und immer die Angelegenheiten betrachten aus dem Lichte des Koran und aus dem Licht, mit dem Lichte der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.